Ich kann zwar nicht zu den Kämpfern der grünen Laterne gehören, es sei denn, die Wächter von Oa würden mich erwählen, aber mit genügend Startkapital und der passenden Forschungseinrichtung könnte ich Batman sein. Du könntest Batman sein? Klar, ich bin Batman. Siehst du?